canvas on a watercolor canvas. The market is saturated and ignorance is standard. But where your body surface is purpose and perseverance. This is business, never personal, so hold your breath and hear it, please. Trendsetters adapting to any weather, redefining the definition of doing it better. I mean, get immersed in the first of many. Spit a verse through the wire, electrifying the city. House hustle, hydrating, crowds waiting. Sounds blazing over a pace that is past patient. Dissipating the place where the flow for the masses. I hope everybody's prepared, cause we posting the passion. I know for certain we the veterans, better than where you ever been. Sleeping like a sedative, written off since the medicine. No preservatives, verbal murdering all conservatives. A blessing, a lesson, to question everything you purchasing. Meyer Mansana, ein Schlagzeuger aus Neuseeland. Sein Vater kommt aus dem Kongo und ist der Meisterdrummer Sam Mansana. Und sein Sohn, Miley Mansana, gerade mal 25 Jahre jung, macht mit bei diversen Bands in Neuseeland, spielt dort das Schlagzeug, unter anderem bei Electric Wire Hustle. hat sich jetzt aber mal hervorgetraut vor seinem Schlagzeug sozusagen und hat eine Soloplatte aufgenommen. One heißt die, natürlich sein Debütalbum. Und darauf gibt es einen Ausflug in R&B und Soul Sounds, wie bei dem Track gerade eben City of Atlantis. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Toy, von Tsumi und von einem Sampler, der heißt Love, Poetry and Revolution. Dabei gibt es um Psychedelic Musik aus England aus den 60er Jahren, aber erstmal hier geht's weiter mit zwei Herren, Adrian Crowley und James Yorkston. Sie covern beide den großartigen Daniel Johnston. I'm chained to the wall, I'm nothing at all. I'm not staring at the sunset, think of better things to do, like a monkey in a zoo. The days go so slow, and I don't have no friends, except for all of these people who want me to do tricks for them. Like a monkey in a zoo, and it could happen to you. You could be in my place. Oh no, it wasn't always like this, but I never saw it coming. I'm so alone, but this is my home. And the bars that surround me keep me from knowing any better. Like a monkey in the zoo, or throw me a peanut, I'll laugh and make jokes. But I've had enough peanuts and I'm ready to croak. Like a monkey in a zoo, and you come to look at me, you seem so amused. But things would look different if you were in my shoes. I know it's my fault, but I want out. And when I cry out, no one seems to understand. Like a monkey in a zoo, oh, you say that I'm cute. You don't know how much that hurts. Ah, you don't know how it feels to live in your own dirt. Like a monkey in the zoo, and it could happen to you. Oh, you could be in my place, but don't you let yourself slip. I don't get egg on your face. I used to be happy, I can remember those days. But I sold my freedom for freedom and board. Like a monkey in the zoo, like a monkey in a zoo, like a monkey in a zoo. Like a monkey in a zoo. Das war der irische Songwriter Adrian Crowley zusammen mit seinem schottischen Kollegen James Yorkston. Die haben zusammen ein Hommage-Album aufgenommen an den großen US-amerikanischen Songwriter Daniel Johnston. Die Platte schon seit einigen Jahren, ich glaube 2008, in Home Recording Manier aufgenommen und auf Konzerten irgendwie als CDR verkauft irgendwie. Und jetzt ist das Ganze auch nochmal regulär als Platte, als Album erschienen. Und zwar ist das Ganze dann My Joke is Heavy, erscheint als Deluxe LP limitiert und man sollte zugreifen, wenn man Fan von James Yorkston ist oder von Adrian Crowley oder natürlich auch von Daniel Johnston, denn die Sachen hier sind schon wirklich ganz, ganz fein gemacht. Noch ein Track von den beiden und zwar Walking, so heißt es, Walking the Cow. Try to remember, but my feelings come off for sure. I try to reach out, but it's gone. Lucky stars in your eyes. Walking the cow, and I really don't know how I came here, and I really don't know why I'm I'm staying here. Walking the cow, try to point my finger, but the wind's blowing around in circles, in circles. Lucky stars in your eyes. Something more, and I'm proud. hört hier immer noch den Sunday Service und das gerade eben waren Toy. Toy sind eine Band aus, hier aus Brighton kommen sie, sind zu fünft unterwegs und machen eigentlich ganz ruhige Musik mit einem leichten 60s-Touch, aber nicht irgendwie jetzt zu gewollt und zu aufdringlich. Sie haben gerade mit Join the Dots ihr zweites Album veröffentlicht und die Platte klingt, wie gesagt, eigentlich ganz nett. Es gibt keine wirklichen Höhen, aber auch keine wirklichen Rausreißer. Und vielleicht irgendwas Richtige für euch. Wie gesagt, We Won't Be The Same hieß der Track gerade eben. Und hier ein weiterer von Toy. Der heißt As We Turn. Yeah. As We Turn. Ein Song von Toy von ihrem Album Join the Dots. 60s verliebte Popmusik. Mehr 60s Musik gibt es gleich hier beim Sunday Service mit einem Sampler, der sich richtig intensiv mit Psychedelic in den 60er Jahren beschäftigt. Aber vorher noch Musik von M.I.A. von ihrem neuesten Album Matangi, der Track Bad Girls. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game, read the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Chest when I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Bad Girls, ein Track von M.I.A. M.I.A. steht in diesem Fall für Missing in Action und die Künstlerin heißt Maya Arupragasam, ist aufgewachsen in Sri Lanka und in England und macht schon seit vielen, vielen Jahren Musik. Matangi heißt ihr neuestes Album und ich war so ein bisschen skeptisch auch, weil sie in letzter Zeit nicht gerade richtig gute Sachen gemacht hat. Ihr Debütalbum Arula war damals ein ganz, ganz großer Wurf, produziert noch von Wesley Pence alias Diplo, ihr damaliger Lebensgefährte. Und die neue Platte kommt den alten Sounds, den alten Tracks schon ziemlich nahe. Nicht ganz so großartig wie das Debütalbum, aber ich würde sagen, zweitbestes Album, was M.I.A. jemals veröffentlicht hat. Und das soll schon was heißen. Hier ein weiterer Track von ihr, Jala. We'll be right back. When I enter the building. To the building. Why we keep doing the same shit? Back home where I come from, we keep being born again and again and again and again and again. That's why they invented come. Sailing on, Love, Poetry and Revolution, so heißt ein Sampler, der auf dem britischen Label Cherry Red Records gerade eben erschienen ist. Untertitel des Ganzen: A Journey Through the British Psychedelic and Underground Scenes zwischen den Jahren 66 und 72. Und genau das ist drin. Underground-Musik aus England aus den 60ern, Anfang 70er Jahren. Auf 3 CDs verpackt gibt es hier über 65 Songs. Das Ganze so ein bisschen chronologisch geordnet. Und ich fange mal an mit dem, was wir gerade eben gehört haben. The In Crowd, eine Band, die sich dann schon kurz später, also der Song aufgenommen, 66, Am I Glad to See You hieß der, und schon ein Jahr später hießen sie Tomorrow. Die Band kommt aus England, aus London, und hat damals auch einen Track aufgenommen, der für den Blow-Up-Film von Antonioni eigentlich gedacht war, das aber dann doch nicht in den Film geschafft hat. Und ja, die Band den Track gerade eben auch, glaube ich, nie richtig veröffentlicht. Also einige Tracks hier drauf aus den Archiven der Plattenfilme, aus den Archiven der Bands, der Produzenten. Und das Ganze eigentlich eine schöne, richtig schöne Compilation, weil vor allen Dingen die meisten Bands auch total unbekannt sind. Die hier sind wahrscheinlich die bekanntesten. Spencer Davis Group mit ihrem Track Mr. Second Class. You're gonna be. Now you've reached your destiny. All you need is time. That's not something that you've got too much of. Mr. Second Class, changing your society, opening your mind to something you won't ever be. Seem to think you've changed, looking at your newfound reflection. Too much of. Second Class, das war die Spencer Davis Group, eine der bekannteren Interpreten hier auf der Compilation Love, Poetry and Revolution. Spencer Davis Group, Steve Winwood war damals gerade ausgestiegen, dann nahm die Band diesen Song hier auf, Mr. Second Class, war auch mal so ein Top 40 damals in England und original veröffentlicht als Single 67 und wie gesagt einer von 65, über 65 Tracks auf dieser Dreifach-CD-Compilation. Die wirklich total spannend ist. Auch die kleinen Stories dazu im Booklet. Das Booklet wirklich zu jedem Song, zu jeder Band. So Infos dazu. Ich meine, ich weiß auch nicht alles auswendig und bediene mich hier natürlich bei den Infos, die ich euch so ein bisschen hier darlege. Und man kann da wirklich schön eintauchen in eine spannende Zeit, die es damals musikalisch in England gab. Hier kommen zum Beispiel Sands mit Mrs. Gillespie's Refrigerator. Hier gerade eben mit dem Track Mrs. Gillespie's Refrigerators. Die Band wurde damals entdeckt, was heißt entdeckt, mal live gesehen von Brian Epstein, den großen Beatles-Manager. Und auch der hat sie dann unter seine Fittiche genommen. Und dann kam diese erste Single raus. Leider verstarb Brian Epstein kurz vorher. Und damit war die Band auch ja, relativ alleingelassen, ohne großartige Promotion. Und hat, glaube ich, auch nicht so richtig viel dann später noch gemacht. The Piccadilly Line hingegen sind zwei Herren. Zum einen Rob Edwards, zum anderen Roger Hand, die man so ein bisschen als Simon & Garfunkel Duo durchging. Also klar, die einen waren in New York, die hier, die kamen aus England von The Piccadilly Line, der Track Rosemary's Bluebell Day. Oh, been and gone. All of her friends were there, but they couldn't stay long. Yes, we had a lovely time, fine, drinking champagne wine. Sad that we had to go. See you again sometime. Rosemary's Bluebell Day, The Piccadilly Line, einer von vielen Tracks auf dieser Compilation Love, Poetry and Revolution, A Journey Through the British Psychedelic and Underground Scenes. Drei CDs, viel, viel Musik, viel zu entdecken und der Sound natürlich manchmal nicht immer richtig gut, weil vieles auch, glaube ich, aus den Archiven kommt und auch nie richtig aufgenommen wurde oder gemastert wurde und das alles vielleicht ein bisschen nachträglich jetzt nochmal bearbeitet wurde. Auf jeden Fall aber ganz liebevoll gemacht mit einem tollen Booklet dabei und Musik zu entdecken gibt es hier an diesem kleinen, dieser kleinen Box. Das Ganze auch natürlich Album der Woche beim Sunday Service. Die nächsten Sendungen noch viel, viel mehr dazu. Ich meine 65 Tracks, davon wahrscheinlich jeder vierte, fünfte richtig gut. Da habe ich noch ein halbes Jahr von, glaube ich. Und ihr auch, auf jeden Fall. Ihr hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit Sumi und ihrem Track Spells You. Room through the corners where that she failed you. Oh, darling, she failed you. Spins like a wheel to seal the holes that she made you. Wait. Sand pours down Spells You. Ganz ruhige, entspannte Musik hier von Sumi. Sumi heißt richtig Sandra Sumi Nagano, kommt aus Göteborg, also aus Schweden, und hat auch eine Schwester, die heißt Yukimi. Die macht mit bei dem Elektropop-Projekt Little Dragon, und Sumi, die kleine Schwester sozusagen, hat hier ihr Debütalbum veröffentlicht. Das macht sie wirklich sehr, sehr schön. Auf dem Track, auf dem Album gibt es viele ruhige Tracks drauf, die so ein bisschen an Mazzy Star, also an Hope Sandoval erinnern, manchmal auch an, weiß ich nicht, Stina Nordenstam vielleicht. Also die Richtung geht es hier so ein bisschen musikalisch, stimmlich, und das Ganze ist wirklich eine wundervolle Sache. Produziert wurde das Ganze unter anderem von Nils Frahm. Den kennt man ja auch als Mensch, der weiß, wie man mit einem Klavier umzugehen hat. Und der hat sein Wissen und sein Können hier auf jeden Fall sehr gut weitergegeben. Ein weiterer Track von Sumi heißt Let You Go. What's the point of pushing me down? What's the point of telling you now? I knew that you would die. Oh, I never wanted to be a lover of someone. That I need to unseal. What is real in this dream is that I'm far away, too far for me to pay. Oh, I never wanted to be a lover of someone. Like limb to limb, mouth to mouth, and hey, yeah. colors in your eyes light up the city even still. Love, she's living high up there with the sun, with the fern and eucalyptus. Hey, way up in the canyon, cheer up, child. Drink that strawberry wine another time. We've arrived in the state of mind where everything is moving, dear. It's like limb to limb, mouth to mouth. Hey, yeah, yeah. You gotta love to love. You gotta love to love. You gotta love to love. You gotta love to Love. Das war Jonathan Wilson, der Track von seinem neuesten Album Fanfare. Er hat schon viele, viele Platten aufgenommen, Künstler produziert, mit anderen zusammengearbeitet, Erykah Badu zum Beispiel. Und wie gesagt, gerade eine neue Platte am Start. Jonathan Wilson war das und das war auch der Sunday Service. Mein Hals hat durchgehalten, er kratzt zwar, aber trotzdem kommen mir die Worte noch über den Lippen. Das ist gut. Zum Schluss gibt es hier einen Track von Dead Gaze, sein Track Possible Embrace vom Album Brain Holiday. Und euch allen vielen Dank hier wieder mal fürs Zuhören. Ciao.